Lektion 4 im Alltag. Was isst du gern? Ich esse gern Fleisch und Gemüse. Was trinkst du gern? Ich trinke gern Cola. Und was machst du gern am Abend? Am Abend treffe ich gern Freunde.